Schau jetzt tief in deine traurige Seele und dann antworte mir. Sind deine Gefühle für mich echt? Oder ist das ein Spiel? Wenn sie echt sind, kriegen wir das hin. Ich weiß es. Aber wenn sie es nicht sind, dann lass mich gehen. Für mich echt? Oder ist das ein Spiel?